So, zum Test, kann man mich verstehen? Jetzt besser? Okay. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Alpha-Kurs. Das Thema ist ja schon bekannt, heilt Gott noch heute? Und ich glaube, dass kein Thema so empfindsam ist und auch so vielfältig in seiner Wahrnehmung ist wie dieses Thema. Und ich versuche heute Abend durch dieses Thema so ein wenig hindurch zu führen. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht alle Aspekte, die das Thema Heilung hergibt, dass ich das berücksichtigen kann. Und ich möchte euch einfach bitten, das mit Nachsicht zu sehen. Das Thema Heilung, ich glaube, da könnte man ein ganzes Wochenende von füllen und wäre wahrscheinlich noch nicht zu Ende damit. Ja, warum stehe ich heute eigentlich hier? Der eine oder andere wird vielleicht denken, naja, das Thema ist eben dran und jetzt ist ein Vortrag dran und den halte ich. Aber ich möchte euch sagen, warum ich hier bin. Könnt ihr es lesen auf meinem Rücken? Weil ich hier euch im Himmel wiedersehen will. Das Logo ist vom CVJM Lauben. Ich denke, das kennt ihr. Ich fand es aber so gut. Und das möchte ich so an den Anfang auch dieses Vortrages stellen. Bei Jesus anzukommen und bei Jesus zu sein, mit ihm zu leben, durch ihn heil zu werden, das ist das Größte, was es gibt. Wir haben jetzt schon einige Vortragsabende hinter uns, wir haben viele Themen berührt und ich habe gedacht, ich nehme euch jetzt mal mit in eine besondere Post, nämlich Post von Gott. Und dazu zeigt Tommy uns jetzt gleich eine Präsentation von eWater und diese Präsentation heißt Liebesbrief von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht nach diesem kurzen Einstieg. Ist euch aufgefallen, dass alle Zusagen oder besser gesagt alle Gedanken, die mitgeteilt worden sind, alles Bibelverse sind? Und das ist auch schon ein Stück Heilung, die Gott uns gibt, wenn wir anfangen, so zu denken, wie er denkt. Wenn er uns mit hineinnimmt in sein Denken. Als ich mir das mal wieder angehört habe, diese Präsentation, da hat es mich selbst auch bewegt, weil Christsein und das Lesen, was in der Bibel steht, das wird nie langweilig, sondern es wird immer wieder von neuen Aspekten interessant, nahegehend. Und unser heutiges Thema, heilt Gott heute noch, ist ja eine Frage, die nicht so sehr darauf anspielt, wie heilt Gott, also wie ist die Methodik oder wie ist das Tun, sondern heilt Gott heute überhaupt noch? Soweit ich das weiß, haben wir hier mehrere Ärzte unter uns. Und ich denke, dass sie das beantworten würden. Natürlich heilt Gott heute noch. Aber wie sieht das aus? Ihr seid alle schon beim Arzt gewesen, habt Tabletten genommen, habt irgendwelche Anwendungen an euch über euch ergehen lassen, vielleicht auch Therapien und so weiter und habt erlebt, dass ihr gesund geworden seid. Oder vielleicht auch ein bisschen Entlastung gefunden habt. Das ist auch ein Mittel, wie Gott Heilung schenkt. Jawohl. So, ja. Okay. Und ich möchte den Vortrag heute untergliedern in vier Teile. Heilung im Alten Testament, Heilung im Neuen Testament. Ein dritter Punkt ist, heilt Gott auch heute noch? Eine spannende Frage und ebenso spannende Antworten. Und als vierten Punkt ein paar seelsorgerliche Gedanken zum Abschluss. Das Alte Testament ist voll von Heilungen, die Gott getan hat. Und zwar gewaltige. Ich erinnere da zum Beispiel an den Propheten Elisa, das kann man im zweiten Buch der Könige nachlesen, im dritten Kapitel. Der Prophet Elisa kommt zu einer Frau, deren Sohn gestorben ist und Elisa tut etwas ganz Ungewöhnliches. Er legt sich auf den Jungen, er legt seinen Mund auf seinen Mund und er fängt an zu beten. Das wäre was, wenn das heute geschehen würde, oder? Wir würden wahrscheinlich denken, tickt es da nicht ganz richtig? Aber was passiert? Elisa bittet Gott darum, diesen Jungen vom Tode zu erwecken und er wird vom Tode erweckt. Ein gigantisches Wunder der Heilung. Sein Vorgänger, heißt fast so ähnlich, Elia, war ebenfalls ein Prophet im Alten Testament und der hat genau Ähnliches gemacht. Der ist auch bei einer Frau gewesen, deren Sohn, während er da war, gestorben war. Und der hat ebenfalls das Gleiche gemacht. Der hat sich auf ihn gelegt und hat auch Gott wieder gebeten darum, ihn zu heilen. Und dieser Junge wurde lebendig, wieder vom Tode auferweckt. Dann gibt es da noch einen König, der hieß Hiskia. Diese Geschichte ist wahrscheinlich dem einen oder anderen mehr bekannt. In 2. Könige 20 steht das, Vers 1 bis 11. Gott tut was ganz Ungewöhnliches. Er beauftragt den Propheten Jesaja, zu Hiskia hinzugehen und ihm anzukündigen, dass er sterben wird. Hiskia ist natürlich erschüttert, weint, fleht vor Gott um Heilung. Und der Jesaja, der ist gerade auf dem Weg umzukehren, da sagt Gott zu ihm: Kehre um und geh zu Hiskia zurück und sag ihm, dass er wieder gesund wird. Hiskia ist in einem erbärmlichen Zustand, er fleht, er ist völlig erschüttert und der Prophet Jesaja kommt zu Hiskia, sagt ihm die Botschaft, dass er gesund wird. Er nimmt ein Pflaster mit Feigen, tut es auf das Geschwür des Hiskia und er wird gesund. Gott kann man in kein Schema pressen, wie er Heilung macht. Er macht das völlig unterschiedlich und auch so, wie er es gerade möchte. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Dann gibt es da auch noch, Entschuldigung, einen General, der hieß Naaman oder Naaman, wie manche auch sagen. Und der war mit dem Aussatz, also Lepra, erkrankt. Und der bekommt von dem Propheten Elisa also wieder unterwegs, die Botschaft: Sagt dem General, dass er sich 7-mal im Jordan untertauchen soll und dann wird er gesund. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein General sich nichts sagen lässt von jemand anderes. Und Elisa ist nicht persönlich zu ihm hingegangen, sondern hat die Botschaft übermitteln lassen. Und das war ein Affront für diesen General. Er hat erwartet, dass er seinem Stande gemäß natürlich von dem Propheten Elisa selbst besucht wird. Aber das hat Gott nicht im Plan gehabt. In seinem ganzen Gefolge waren Leute gewesen, die ihn überredet haben. Die haben gesagt: Komm nun, sei nicht so stolz, tu das, was der Prophet gesagt hat, und dann wirst du auch gesund. Und naja, er überlegt sich's und er geht in diesen Fluss, taucht sich 7-mal unter und siehe da, der Lepra, oder besser gesagt der Aussatz, war weg. Er war geheilt. Wieder eine andere Methode, wie Gott heilt. Bei all diesen Gelegenheiten hat die Heilung aber auch immer dazu geführt, dass die Menschen gemerkt haben, hier passiert etwas Größeres, hier ist etwas Größeres am Werke. Hier sind nicht Menschen am Werke, sondern hier ist Gott am Werke. Und das löst bei den Menschen Ehrfurcht aus. Die einen wollen, so wie der General Naaman, der möchte Geschenke bringen, die Elisa natürlich ablehnt, weil er sagt, wenn Gott Geschenke gibt, dann tut er das, ohne etwas dafür zu bekommen. Und das finde ich auch immer wieder interessant, das finden wir auch im Neuen Testament wieder. Wenn Menschen geheilt worden sind, dann verändert sie das total. Und bei vielen Beispielen ist es so, dass die Menschen Ehrfurcht vor Gott hatten, also ein Staunen über Gott. Wie hat Jesus im Neuen Testament geheilt? In Matthäus 4, Vers 23 bis 26 kann man das nachlesen. Zu Jesus wurden Kranke, Geplagte und Belastete gebracht. Er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Er heilte Menschen von ihren Leiden und Plagen. Er befreite Besessene, also von Dämonen gefangene Menschen, Mondsüchtige und Gelähmte. Ist das nicht interessant? Hier werden Menschen zu Jesus gebracht. Wieder ein Weg, wie Heilung zustande kommt. Wo Jesus auch hinkam, in Dörfer, Städte und Höfe, da legten sie die Kranken auf den Markt und baten ihn, dass diese nur den Saum seines Gewandes berühren durften. Und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Wieder etwas anderes. Hier spielen nicht Worte eine Rolle, sondern hier reicht sogar aus, den Saum seines Gewandes zu berühren. Ist das nicht faszinierend, was von Jesus Christus für eine Kraft ausging? Und in Lukas 4, Vers 40: Und als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle ihre Kranken mit mancherlei Leiden zu ihm. Und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Also Handauflegung spielt jetzt bei Jesus selber eine Rolle. Jesus befreite Menschen, weckte Tote auf und zeigte, dass er es ist, der die Macht über Leben, Tod, über Gesundheit und auch Krankheit hat. Und was ich sehr interessant finde, ist, wie wird Jesus Christus eigentlich selber so beschrieben? Habt ihr das schon mal gehört? Jesus wird in Offenbarung 5, Vers 5 als der Löwe von Juda bezeichnet und in Johannes 1, Vers 36 als das Lamm Gottes. Ist das nicht wunderbar? Ein Löwe mit einer Lammesart? Gewaltig. Der gleiche, der den Dämonen ausgetrieben hat, der Besessene geheilt hat, der Menschen von den unglaublichsten Bindungen befreit hat, war derjenige, der in der größten Schwachheit am Kreuz, die zugleich eigentlich die größte Stärke war, gestorben war für Menschen. Als Jesus hier auf dieser Erde war, da hat er seine Jünger beauftragt. Matthäus 10, Vers 7 bis 8 kann man das gut nachlesen. Und dort hat er seine Jünger beauftragt, zuerst die 12 und danach dann eine noch größere Schar von 72, ebenso zu handeln wie er. Denn sie waren die Beschenkten und sollten die Gnade weitergeben an die Menschen. Und die Apostelgeschichte, aber auch die Evangelien sind wahre Fundgruben, in denen wir das erleben können, dass Jünger Heilungen vollbrachten. Ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder die Geschichte oder vielleicht manche von euch. Petrus ist wahrscheinlich der Apostel, der wohl die meisten Heilungen oder von dem die meisten Heilungen beschrieben werden. Er hat die Tabitha geheilt, ein Mädchen, das tot war. Er hat den Blinden bzw. den Gelähmten geheilt. Und das finde ich erstaunlich an der Synagoge. Petrus und Johannes, sie gehen an einer Synagoge vorbei und da sitzt ein Bettler. Der ist gelähmt, der kann nicht aufstehen. Und er sagt, Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen Jesu Christi steh auf. Und dann steht er auf und dann springt er durch die Gegend. Und alle Menschen loben Gott. Also Worte spielen auch eine große Rolle. Und als die Jünger das erlebt haben, dass sie Kranke geheilt haben, Dämonen ausgetrieben haben, dass die Menschen mit ihren Leiden, von ihren Leiden geheilt haben und so weiter, da sind sie voller Freude zu Jesus gekommen und haben ihm das gesagt. Und ich sage das mal sinngemäß. Herr, du hast uns Macht gegeben und Kraft gegeben, zu heilen und zu befreien. Und wir haben das erlebt. Wir haben die Dämonen ausgetrieben. Wir haben dies und jenes gemacht. Und ich glaube, dass Jesus sich gefreut hat darüber. Aber er hat ihnen noch was viel Wichtigeres gesagt. Denn er hat nämlich gesagt, die viel grundlegendere und die viel tiefere und die viel wichtigere Freude ist die, nämlich, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Was die Jünger da wohl empfunden haben, als er ihnen das gesagt hat, ich denke, dass sie darüber nachgedacht haben. Was ist größer, Heilung oder Heil? Dazu komme ich später noch. Die Präsentation hat ja vorhin geendet mit dem Satz, willst du mein Kind werden? Und Gott wartet. Und in dem Lied vorhin von Manfred Siebald, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin, bei dir kann ich mich geben, wie ich bin, aber ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist eine wunderbare Einladung an jeden von uns, an jeden Menschen. Und das wünsche ich euch, dass ihr die Tür eures Herzens weit aufmacht, dass Jesus hinein kann. Es gab einen Mann, der hieß John Wimber, der hatte die Gabe des Gesundmachens oder auch der Heilung und der hat auch einen sehr interessanten Satz gesagt. Tommy zeigt euch den. Das wirkliche Geschenk ist die Erlösung, das ewige Leben, all die Dinge, die Jesus uns gibt. Wenn wir dann im Leben noch körperlich geheilt werden, ist das sozusagen einfach ein Bonus. Und darauf möchte ich auch den Fokus in besonderer Weise legen. Wenn wir Heilung erleben dürfen oder auch Heilung bekommen oder so, dann ist das ein Bonus. Aber das ist nicht das Wichtigste. Sondern das Wichtigste ist, Jesus Christus in sein Leben hineinzulassen, Versöhnung mit Gott zu erleben. Und dann beginnt auch die Heilung. Jesus Christus hat auch steile Aussagen gemacht. Manche kennt ihr. In Johannes 14, Vers 6 hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also Gott, als nur durch mich. Damit hat Jesus auch in Richtung Heil und Heilung einen Anspruch geltend gemacht, der im nächsten Bibelvers noch ein bisschen konkretisiert wird, in der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. In unserer heutigen Zeit, die so multikulturell ist, multireligiös und auch so vielschichtig, ist diese Aussage, die Jesus Christus von sich selber gemacht hat, genauso eine Konfrontation und ein Affront, wie es damals war. Und Heil und Heilung mit Ewigkeitscharakter, so möchte ich es mal bezeichnen, gibt es nur und allein von Jesus. Alle anderen Formen der Heilung, wie immer sie auch geschehen, haben keinen Ewigkeitscharakter. Denn wir müssen alle sterben hier auf dieser Erde. Am Sonntag hörte ich eine Predigt und da wurde eine Frage gestellt, die war ziemlich konfrontativ. Möchtest du gerne sterben? Und ich glaube, der Apostel Paulus hat diese Frage sinngemäß mal gestellt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, kann man das nachlesen. Unsere ewige Heimat ist bei Gott, nicht hier auf dieser Erde. All das, was hier auf dieser Erde ist, wird vergehen. Deshalb kann das Ausstrecken nach Heilung hier auf dieser Erde, so wie John Bimber sagt, das kann nur ein kleiner Bonus sein, den wir mitbekommen, aber nicht das Zentrum. Das Thema Heilung ist ein riesiges Spannungsfeld. Und das werden viele von euch kennen, ob es die kleinen oder auch die großen Wehwehchen gibt. Denn manchmal geschieht Heilung und manchmal geschieht Heilung nicht. Und ich möchte euch ein Beispiel geben, wie Menschen mit der zuallererst der Nichtheilung durch Gottes Gnade Großartiges, Unvorstellbares vollbringen. Kennt ihr diesen Mann? Dieser Mann heißt Nick Vujicic. Der Mann ohne Arme und ohne Beine. Mit 15 Jahren hat dieser Mann versucht, sich das Leben zu nehmen in der Badewanne, weil er nicht damit fertig werden konnte, dass er so auf die Welt gekommen ist. Und Gott ist ihm auf wunderbare Weise begegnet und ihm wurde klar, Gott liebt mich. Und so wie Gott mich geschaffen hat, so liebt er mich. Und weil das so ist, kann Gott keinen Fehler machen. Heute gehört dieser Mann, der weltweit unterwegs ist, wahrscheinlich zu einer der besten Motivationstrainer, die es überhaupt gibt. Und wenn solche motivierenden Worte und hoffnungsvolle Worte von einem Menschen ausgehen, der so begrenzt ist, um wie viel mehr können wir Hoffnung haben, wenn wir nicht so begrenzt sind? Wenn ihr euch Vorträge anhört oder es gibt auch einen Trailer in YouTube und so weiter, das verändert das Denken total. Das stellt auch unser Denken über Leiden und auch über Begrenztheit völlig auf den Kopf. Und das ist vielleicht auch so etwas, was in dem Lied vorhin anklang, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Und das ist die Frage an jeden Einzelnen von uns, zuallererst auch an mich, bin ich bereit, auch mein Denken oder auch meine Überzeugungen einmal zu hinterfragen. Nun, Nick Vujicic ist heute nicht hier und ist weit weg oder so, aber es gibt auch Menschen hier in unserer unmittelbaren Nähe, ne, der sitzt keine 5 Meter von mir entfernt, der hat auch was Wunderbares in seinem Leben erlebt. Und dann möchte ich dich bitten, Tommy, erzähl uns, was du mit Gott erlebt hast. Also, ich möchte auch was zum Thema Heilung euch erzählen aus meinem Leben. Und zwar hat sich das letztes Jahr zugetragen, im Anfang Juli. Da war es so, das war Freitagabend vor dem Afrikafest, das wir hier einmal im Sommer haben. Da saß ich mit der Pauline auf der Terrasse bei uns und da haben wir Abend gegessen. Und dann habe ich plötzlich einen Schmerz in meiner rechten Leiste, so ist besser, in meiner rechten Leiste, gespürt. Und da muss ich dazu sagen, ich habe seit 6 Jahren ein künstliches Hüftgelenk. Und ich sage jetzt einmal, das ist alles super und alles okay. Und wie gesagt, habe plötzlich einen leichten Schmerz gespürt, da in der Leiste. Und habe mir aber nichts weiter gedacht. Dann sind wir an dem Abend noch weg. Und da war es dann so, da hat sich das dann verschlechtert und ich bin schon fast nicht mehr aus dem Auto rausgekommen und konnte fast nicht mehr gehen. Und ich habe gedacht, oje, oje, morgen Afrika-Fest mit viel Arbeit, wie soll das gehen? Ja, dann bin ich ins Bett, habe gedacht, ja, oft ist ja so, wenn man mal drüber schläft oder in der Nacht, in der Ruhe, wird es dann wieder besser. Aber das war eine ganz schlechte Nacht. Und ich bin also mit noch mehr Schmerzen aufgewacht, also habe gar nicht gut geschlafen, habe mich aus dem Bett gewählt und ich konnte fast nicht mehr gehen. Ich habe zu Pauline gesagt, du, ich kann heute nicht helfen. Ja, und dann habe ich gedacht, wie bringe ich den Tag hin, weil ich unbedingt da mithelfen wollte. Ja, dann habe ich mir alles Mögliche überlegt, ob dann vielleicht jetzt an meinem künstlichen Hüftgelenk was kaputt ist oder so. Habe ich dann einen bekannten Physiotherapeuten aus Babenhausen angerufen, das war dann Samstagmorgen, und habe den gebeten, ob er das einfach einmal sich anschaut, ob das mechanisch in Ordnung ist oder ob da irgendwie was kaputt gegangen ist. Ja, das war der Rainer, der hat mich dann zu sich geholt, also in Praxis, und hat es sich angeschaut und hat gesagt, also da ist alles mechanisch, alles okay, ich kann nicht sagen, was da ist. Am besten Ruhe und Wärme, hat er gesagt. Legst dich am Wochenende hin und dann wird es schon wieder. Und wenn es nicht besser wird, dann musst du einfach am Montag einmal zum Arzt gehen. Da habe ich gedacht, ja, das ich habe viel zu tun und will ja da unbedingt auch helfen. Ja, dann bin ich wieder heim und dann habe ich mich an was erinnert, was genau in dieser Woche war bei uns im Hauskreis am Donnerstag. Da haben wir im Markus-Evangelium Kapitel 9 gelesen, das ist die Geschichte, wo der Jesus einen besessenen Jungen heilt. Und da ist mir schon irgendwie eine Stelle am Donnerstag schon einfach, hat mich am meisten berührt. Und zwar ist das ein Teil von Vers 22, das da heißt, ich zitiere es gerade mal, hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst, sagt da der Vater zu Jesus. Und dann sagt Jesus, was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und wie gesagt, das hat mich am Donnerstag schon ganz arg berührt. Und das ist mir dann einfach wieder in den Sinn gekommen, am Samstag. Ja, dann habe ich gedacht, alles ist möglich für den, der glaubt. Dann habe ich also aus tiefstem Herzen gebetet und es war dann so, wir haben uns um 13 Uhr getroffen zum Bänke aufstellen hier und da ging es mir schon viel besser. Also das war zuvor ein wahnsinniger Schmerz und da ging es mir dann schon viel besser und am Abend, um 17 Uhr glaube ich, ging dann der eigentliche Job los und das ist immer schwächer geworden, der Schmerz, und wo wir dann aufgeräumt gehabt haben, ich glaube 12 oder 12:30 war es dann so, wo wir dann fertig waren mit der Arbeit, da war der Schmerz total weg. Also für mich ist das einfach ein Wunder. Und das wollte ich euch erzählen. Danke. Ja, vielen Dank, Tommy, für deine wunderbare Geschichte. Ja, ist ja interessant, wie der Heilige Geist genau im richtigen Moment an etwas erinnert. Und dann ist es eine Sache des Vertrauens. Glaube ich das, was Gott sagt? Und er belohnt es. In diesem Heftchen, was zum Glaubensgrundkurs ist, in dem die verschiedensten Lebensgeschichten von verschiedenen Leuten aus dieser Umgebung sind, habe ich ja auch schon etwas so ein bisschen erzählt, was in meinem persönlichen Leben gewesen ist. Ich bin von mehreren Süchten heil geworden und befreit worden von Jesus. Das war etwas Großartiges. Aber es gab da noch etwas anderes und davon möchte ich euch was erzählen, denn das ist vielleicht noch ein viel größeres Wunder, was ich erlebt habe. Und zwar, bevor ich Jesus kannte, habe ich mich nicht nur mit allem Möglichen beschäftigt, was ein Hai macht oder so, sondern ich habe mich auch mit Sachen beschäftigt, die für den Menschen überhaupt nicht gut sind. Zum Beispiel Astrologie. Oder im Bereich der Esoterik. Da gibt es so eine Denkrichtung, das wisst ihr, positives Denken. Da gibt es Literatur von Dr. Murphy, von Norman Vincent Peale und Ralph Waldo Emerson und so weiter. Das habe ich mir alles richtig schön reingepfiffen, das Ganze. Positives Denken an Gott vorbei, gibt es das? Ja, das gibt es. Freimaurerische Beeinflussung, das habe ich auch erlebt. Auch etwas, was zum Leben mit Gott nicht passt. Und dann gab es dann in unserer Familie, beziehungsweise in der Verwandtschaft etwas, was sehr faszinierend und zugleich sehr verführerisch und am Ende zerstörerisch gewesen ist. Und zwar, meine Urgroßmutter war ein sogenanntes Medium. Das heißt, meine Urgroßmutter war eine Frau gewesen, die zu unsichtbaren Mächten Kontakt aufgenommen hat und sich von ihnen hat führen lassen. Und sie war in der Kleinstadt, in der ich gelebt habe, dafür bekannt, dass sie eine sogenannte Gabe des Gesundbetens hatte. Wenn Ärzte nicht mehr weiter wussten, zum Beispiel Gürtelrose und Co. und was es so alles gibt, geh doch mal zu der Frau dahin, du warst meine eigene Großmutter, und dann wirst du sehen, dann wirst du heil werden. Erstaunlich, was die Ärzte für einen Glauben hatten. Ich bin also als kleines Kind zu meiner Urgroßmutter gegangen. Warum bin ich da hingegangen? Weil ich einen furchtbar starken Hautausschlag im Gesicht hatte, den kein Arzt heilen konnte. Und bei meiner Urgroßmutter bin ich ein paar Mal gewesen. Da gab es Handauflegungen, da gab es Sprüche, die aufgesagt wurden. Dann gab es Worte, die nicht zu verstehen waren. Irgendwelches, für mich war das Kauderwelsch gewesen, aber es sollte schon seinen Sinn haben. Und was passierte? Der Hautausschlag war weg. Heilung ist geschehen, ist doch wunderbar, ne? Tja, und nun kommt der dicke Hammer. Als ich mich bekehrte, mit 28 Jahren, als ich Jesus mein Leben auslieferte und ihm gesagt hat, Jesus, vergib mir meine Sünden, nimm die Schuld meines Lebens weg, mach mich heil und übernimm du die Herrschaft in meinem Leben, war der Hautausschlag plötzlich wieder da. Das klingt humorvoll, ist aber alles andere als humorvoll gewesen, denn das ist Gott, das ist Jesus und das ist auch der Heilige Geist. Also wenn wir Jesus unser Leben ausliefern, dann holt er auch das hervor, was nicht zu Gott passt. Und ich war damals total irritiert gewesen und ich bin dankbar für den Suchtberater, bei dem ich damals, der auch ein guter Freund von mir geworden war und so weiter, Hilfe gesucht habe. Es war auch derjenige, der mich zu Jesus letztlich geführt hatte. Der war überhaupt nicht überrascht. Der war eigentlich eher gelassen und sagte, ja, das ist Mr. S. Das ist so. Das ist der Teufel, der Heilung geschenkt hat. Und diese Heilung ist ein fauler Zauber. Also das ist keine Heilung. Und Jesus bringt das jetzt nach oben und jetzt muss das weg. Und dann habe ich zusammen mit meinem Freund gebetet, ganz unspektakulär. Ich habe mich im Namen Jesu davon losgesagt. Und er hat auch für mich gebetet. Und der Ausschlag war weg bis zum heutigen Tag. Und das ist Gottes Heilung. Endgültige und wirkliche Heilung. Und deshalb möchte ich vor diesem Bereich auch immer wieder empfindsam machen, nicht alles, was auf dem Markt angeboten wird, ist auch wirklich Heilung von Gott. Wenn man durch die Lande zieht und sich hier und da etwas anguckt, aus dem Bereich der Esoterik geht es immer wieder um Energie. Energien harmonisieren, empfänglich für Energien werden und so weiter. Nee, das ist falsche Reihenfolge, aber macht nichts. Kannst du mal weiterblättern? Genau. Und dann machen wir das Ehepaar Elke und Martin Campus. Das ist ein Ehepaar, die auch eine total erstaunliche Geschichte gehabt haben. Sie war ganz tief im Bereich der Esoterik gefangen. Zum Beispiel, wo äußert sich das? In Reiki, Qigong, Yoga und was weiß ich nicht alles, Reinkarnationstherapie und. Wenn man die beiden hört, Martin Campus war im Bereich des Buddhismus sehr stark drin und auch diese beiden haben Kontakt mit unsichtbaren, übersinnlichen Mächten gehabt und sind durch Jesus Christus frei geworden. Die beiden haben heute richtig was gut zu erzählen über diesen Bereich und ich finde das klasse, dass sie weder moralisieren noch verurteilen, sondern dass sie Hintergründe aufdecken und auch aus ihrer eigenen Geschichte erzählen. Und gerade in unserer heutigen Zeit, in der so vieles auf dem Markt der Heilung angeboten wird, ist es wichtig zu unterscheiden. Heilung von Gott oder Heilung aus dem Bereich der Esoterik. Und ich bin an dieser Stelle direkt, das sagen auch diese beiden Ehe, Esoterik ist keine Heilung von Gott. Sie geht an Gott vorbei. Und das ist gut, wenn wir das verinnerlichen und wenn wir auch versuchen nachzufragen. Ja, Elke und Martin Campus sind frei geworden von Gedankenmächten und auch von okkulten Mächten. Ein weiteres Beispiel, wie Heilung auf wunderbare Art und Weise geschehen kann, das war das Bild vorher, Tommy, Luigi Cedia. Als ich diese Geschichte gehört habe, da habe ich gedacht, wow, was Gott heute so alles macht. Dieser Mann hat unheilbaren Krebs gehabt. Er war eigentlich dem Tode eigentlich schon ausgeliefert gewesen Und an einem Tag, an dem er es im Krankenhaus und mit den ganzen Chemos und diesen ganzen Therapien nicht mehr aushält, läuft er nach draußen und sagt einfach: Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich finden. Und Gott beantwortet dieses Gebet nicht gleich, sondern etwas zeitverzögert. Aus einer christlichen Gemeinde wird jemand aufmerksam, dass er krank ist. Sie fängt an zu beten. Die Gemeinde fängt an dafür zu beten, dass er wieder gesund wird. Und jetzt kommt was Außergewöhnliches. Er ist im Krankenhaus und er hat einen Lungentumor gehabt. Ein richtig großes Ding. Und er bekommt einen total schlimmen Hustenanfall. Die Krankenschwestern denken schon, jetzt geht es mit ihm dem Ende zu. Und er bricht mit einmal so einen Klumpen. Und er liegt in dieser Nierenschale da drin. Und die Krankenschwester geistesgegenwärtig sagen, das müssen wir untersuchen. Und das Ding kommt sofort in die Pathologie, wird untersucht. Und siehe da, es war der Lungentumor gewesen, der ihn zum Tode verurteilt hätte sozusagen. Und er wurde geheilt. Viel später, also ein bisschen später, wurden auch seine Blutwerte mit einmal auf unglaubliche Art und Weise wieder ganz normal, also wie die eines ganz normalen jungen Menschen. Die Ärzte haben Schwierigkeiten gehabt, dieses Wunder anzukennen. Das haben sie nicht über die Lippen gebracht und gesagt, ja, das passt nicht in unser Denken hinein, das passt nicht in unser Heilungsverständnis hinein. Also Gott heilt heute auch noch auf wunderbare Art und Weise. Nächste Folie. Das ist auch eine total steile Geschichte. Maury Blair. Kann Gott nur körperlich heilen oder kann er auch Traumatisches heilen? Dazu möchte ich Folgendes vorlesen. Kannst du die nächste Folie? Maury Blair hat eine traumatische Kindheit hinter sich, unehelich geboren, in asozialen, ärmlichen Verhältnissen aufwachsend, mit einem vom Hass erfüllten, alkoholisierten Stiefvater, der ihn ablehnt und misshandelt, und eine Mutter, die resigniert hat, ist Maury Blair der ideale Kandidat für Selbstmord, Drogenszene oder Gefängnis. Doch einer will den ungewollten Jungen. Dieser junge Mann, das ist schon ein bisschen länger her, die Geschichte, hört in einer Predigt im Radio durch Billy Graham, du bist gemeint. Und dieser Junge weiß, Gott in Jesus Christus will ihn und sein Leben heil machen. Er vertraut sich Jesus Christus an und er wird heil, er wird wunderbar heil, auch von psychischen, traumatischen Belastungen und so weiter, und wird später zum Jugendevangelisten in Kanada. Gepriesen sei Gott, was er für Wunder auch heute noch tut. Nächste Folie. Diese Frau kennen wahrscheinlich ein paar mehr von euch, Joni Eriksson Tada. Diese Frau ist seit über 30 Jahren an den Folgen eines Halswirbelbruches an den Rollstuhl gefesselt. Und auch sie ist genau wie Nick Vujicic einer der Personen, die wohl weltweit, würde ich sagen, am meisten zu sagen haben über das Thema Leid und wenn Gott das Gebet um Heilung nicht erhört. Sie ist nicht geheilt worden. Es haben viele Leute über sie gebetet und manchmal ist sie auch gefragt worden, ob für sie gebetet werden dürfte, was sie dann mal geschehen lassen hat und mal auch abgelehnt hat, weil es immer wieder Leute gibt, Menschen gibt, leider manchmal auch Christen, die das einfach nicht akzeptieren können, dass Gott Heilung nicht schenkt. Dass Gott einen Menschen begrenzt lässt. Und da gibt es auch schöne Beispiele aus der Bibel, oh, die Zeit ist schon fortgeschritten, ich sehe das. In der Bibel gibt es wunderbare Beispiele dafür, die belegen, dass Gott eben Gebet auf Heilung entweder nicht erhört oder anders erhört, als wir denken. Zum Beispiel das Buch Hiob. Das Buch Hiob ist einer der besten Beispiele dafür, dass es für uns Christen gut ist, zu hören auf Gott im Gebet, ist das Gebet um Heilung jetzt wirklich dran oder nicht? Bei Hiob wäre das Gebet um Heilung gegen Gottes Willen gewesen. Es gibt noch ein Beispiel, das Beispiel von Jakob, einer der Erzväter Israels. Am Jabok kämpft er mit Gott und da heißt es, er hat Gott und die Menschen überwunden. Er hat Gott natürlich nicht wirklich besiegt. Aber Gott in seiner Gnade verändert diesen Jakob und fragt ihn, wie heißt du? Und er sagt Jakob. Und er sagt, nein, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Und das ist auch interessant. Das Wort Jakob heißt Fersenhalter oder Überlister. Und das Wort Israel heißt Gotteskämpfer. Und Gott versetzt diesem Jakob einen Schlag auf die Hüfte, dass er sein ganzes Leben lang hinkt. Und das war von Gott verordnet. Jedes Gebet um Heilung wäre in diesem Falle gegen Gottes Willen gebetet. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn Heilung geschehen soll, dann wird Gott sie auch geschehen lassen. Und wenn Heilung nicht dran ist, dann ist es auch für uns Christen dran, nachzufragen. Herr, warum nicht? Warum ist jetzt das Gebet nicht dran? Paulus zum Beispiel, dieser gewaltige und mächtige Apostel, hat das Gott dreimal gefragt. Und da heißt es, ich lese es mal vor, und damit ich mich wegen der Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er, also Jesus Christus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus hat hier eine direkte Antwort von Gott bekommen, ich werde dich nicht heilen. Du sollst diese Begrenzung behalten. Die Motivation, warum Gott das so gesagt hat, ist offensichtlich. Paulus hat wunderbare Erlebnisse und Erfahrungen mit Gott gemacht und damit er nicht überheblich wird, hat er diese Behinderung bekommen. Nun, Heilung oder Nichtheilung, das versetzt uns Christen in ein Spannungsfeld. Ich selber habe, das habe ich euch ja schon gesagt, wunderbare Heilung und auch Befreiung erlebt. Ich habe aber vor ein paar Jahren einen Autounfall gehabt und auch einen schweren Arbeitsunfall. Und ich leide noch heute unter Begrenzungen, die nicht weggehen und die auch nicht weggenommen werden. Über mich haben schon Menschen gebetet, ich habe natürlich auch dafür gebetet. Und für mich nehme ich auch so diese Antwort, wenn Gott es nicht will, dann hat er was Tieferes damit im Sinn. Und ich kann darüber Frieden haben. Und als ein Grundprinzip können wir uns einfach so vor Augen halten, Gott heilt, wie er will, wann er will und auch wo er will. Wir können Gott nicht in ein Schema pressen. Ich weiß nicht, was das mit euch jetzt macht, dieses Spannungsfeld Gebetserhörung oder auch Gebetsverneinung über das Heilen. Und in diesem Spannungsfeld lässt Gott uns. Und ich glaube, dass zum Beispiel dieses Buch von Joni Eriksson Tada, Wie das Licht nach der Nacht, Hoffnung, die im Leiden trägt, ein gutes Buch ist, um über das Leiden und auch über das Thema Heilung nachzudenken. Und Joni Eriksson Tada sagt, dieses Buch handelt von dem Gott, der über menschliches Leid weint, der selbst in unsere Not eindringt und von der Liebe, die ihn dazu treibt, unser Leid zuzulassen. Es handelt vom Erleben der Freundschaft Gottes auf schwierigen Wegen. Ein Buch, das ihre Vorstellung vom Leiden grundlegend verändern und sie bereichern und ermutigen wird. Nicky Gamble sagt in seinem Buch Fragen nach dem Leben oder Fragen zum Leben, dass dieses Spannungsfeld Heilung oder Nichtheilung etwas ist, was wir akzeptieren müssen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht um Heilung beten sollen. Und das möchte ich jetzt besonders in den Mittelpunkt zum Schluss noch rücken. Natürlich sollen wir um Heilung bitten und wir sollen auch vertrauensvoll vorangehen. Tommy hat da ja auch was Wunderbares erlebt und viele andere wahrscheinlich auch noch. Und Nicky Gamble weist auch noch auf etwas hin. Es gibt manchmal Christen aus verschiedensten Gründen verneinen sie das, dass Heilung oder auch Befreiung, so wie sie im Neuen Testament stattgefunden haben, dass die heute noch stattfinden würden. Sie sagen also, naja, das ist früher mal gewesen, das findet heute so nicht mehr statt. Ich meine, dass es dafür keine theologische Begründung gibt, die wirklich stichhaltig ist. Vielleicht ist diese Haltung manchmal etwas angstorientiert oder vielleicht auch etwas, angstorientiert, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. Und dann gibt es noch eine andere Haltung oder auch eine andere Richtung, die sagt, wenn du doch nur genügend glauben wirst und wenn du doch auch nur nah genug bei Gott bist und wenn du nur tief genug mit Christus verbunden bist, dann wirst du Heilung auf jeden Fall erleben. Auch das, meine ich, ist auf dem biblischen Hintergrund eine Theologie und auch eine Lehre, die nicht mit der Bibel begründbar ist. Beide schießen über das Ziel hinaus und beides schafft Leiden und auch Not und auch letztlich Verlust. Dafür gibt es viele praktische Beispiele. Und ich möchte uns einfach einladen, über das Thema Heilung und auch über das Thema Nichtheilung ausgewogen nachzudenken. Und ich möchte jeden einladen, der einfach auf dem Herzen hat, ich möchte an dieser und jener Stelle meines Lebens wirklich Heilung erleben oder so, auch das Gebet um Heilung und Segnung in Anspruch zu nehmen. Und eins ist mir noch sehr, sehr, sehr wichtig, wenn es um körperliche Heilung geht, dann erwarten wir oft, dass Gott das tut, dass er eingreift. Wenn es um psychische Krankheiten geht, wenn es um seelische Krankheiten geht oder so, da sagt Dr. Matthias Samlo etwas sehr Interessantes, der ist Psychiater und Christ. Das fand ich total klasse auf einem Seelsorge-Fortbildungsseminar. Er sagte, Christen können es oft nicht ertragen oder auch oft nicht verinnerlichen, dass Gott psychische und auch seelische Krankheiten nicht heilt, sondern sie lässt. Und ich glaube, dass einer der größten Leiden von Menschen, die psychische Krankheiten haben oder auch seelische Krankheiten haben, und es gibt das genauso auch unter Christen, dass das größte Leiden oft das ist, dass sie von anderen Christen gesagt bekommen, du glaubst nur nicht genug. Wie viel Not das schon in der Seelsorge gebracht hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich glaube, dass Gott uns im Bereich Heilung und Nichtheilung eben hineinlässt in dieses Spannungsfeld und einfach sagt, hört auf mich. Hört, was ich mit demjenigen vorhab, was ich mit dir vorhab. Und so möchte ich einladen, wirklich dazu, unseren Glauben, unser Vertrauen auf Heilung durch Gottes Gnade zu setzen, aber auch den Mut zu haben, wenn Gott nicht heilt, es ebenfalls anzunehmen als einen guten Willen, den er für unser Leben hat. Manche Beispiele, die ich hier erwähnt habe, sind nicht geheilt worden und sie sind einer der größten Hoffnungsträger für diese Welt geworden. Und ich glaube, und da möchte ich am Schluss hier noch einen Satz weitergeben, den ich in der Klinik Hohe Mark mal gehört habe von einem Blaukreuzler. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, aber es gibt hoffnungsvolle Kandidaten. Ich durfte einer davon sein und ich wünsche, dass ihr alle hoffnungsvolle Kandidaten seid. Vielen Dank für euer Zuhören. Gott segne euch. Amen. Vielleicht noch ein kleiner Nachsatz. Dieses Buch von Joni Eriksson Tada liegt auf dem Büchertisch aus. Ihr könnt euch das ansehen. Es liegt ein, oder ich werde dieses Exemplar hinlesen, könnt ihr durchlesen. Und dann könnt ihr euch an Esther wenden oder an mich, wenn wir da vorne stehen und sagen, ob ihr dieses Buch haben möchtet oder nicht. Kostet ein paar Taler, könnt ihr dann fragen, wie viel.